So, ihr Lieben, es ist ja immer ein bisschen schwer, den Einstieg in einen neuen Podcast zu finden. Besonders, wenn man es sich so, ja, gewissermaßen zum Motto gemacht hat. Man begrüßt nicht und man verabschiedet nicht. Also diese rituellen Formeln irgendwie so ein bisschen vernachlässigt. Ist vielleicht nicht so ganz geschickt, ja, muss ich zugeben. Erschwerend kommt noch dazu, dass ich ja ein total neues Equipment habe. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Denn du hörst es vielleicht auch, es klingt ein bisschen anders oder ich klinge ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen lauter, ich weiß es nicht. Links von mir steht ein Mischpult, in der Mitte das Mikro, rechts das Laptop, ich sitze dazwischen auf dem Boden. Ist nicht so ganz bequem und ist ein bisschen ungewohnt, in dieses Mikrofon zu sprechen. Und ich traue mich auch gar nicht, hier mit den Armen zu wedeln, so wie ich das ja sonst eigentlich immer mache. Nein, ich sitze hier ganz verklemmt, so im Schneidersitz und meine Hände zu Fäusten geballt, ja, nur um mich ja nicht zu bewegen. So, ich bin total stolz im Übrigen, dass ich es heute geschafft habe, völlig alleine und ohne Hilfe, sowohl das Mischpult als auch das Mikrofon als auch das Laptop zusammenzubringen und richtig anzuschließen, und es scheint tatsächlich alles zu funktionieren. Meine Güte, das hätte ich gestern nicht geglaubt. Mir wurde zwar wunderbarerweise alles gezeigt und erklärt und wirklich jeder Stecker und jeder Anschluss und so weiter. Nur ich kenne mich ja und weiß, dass ich das dann zwar alles ganz gerne aufnehme in mich, aber nach 20 Minuten gerne auch wieder vergesse. ist nicht passiert, ein Glück. Bin wohl doch nicht so ganz doof, wie ich dachte. Nicht so ganz auf jeden Fall. So, jetzt bimmelt natürlich die Kirchenglocke wieder. Bei der Testaufnahme habe ich schon festgestellt, das Mikrofon ist so empfindlich, dass auch das zu hören ist. Ich hoffe, ihr habt es jetzt überhört. War zum Glück erst der Schlag nach zu drei Viertel. Mal schauen, wie es gleich wird, wenn es 5 Uhr ist. Es wird eigentlich Messe, ich glaube schon. Nee, egal. Auf jeden Fall, ja, habe ich ein neues Equipment, super. Ich wollte euch noch erzählen, beziehungsweise wollte ich euch warnen. Bitte, liebe Leute, benutzt niemals Google Maps. Das haben wir nämlich gestern gemacht, um den Weg zu den Verkäufer des Equipments hier zu finden. Das war gelinde gesagt ein dezenter Fehler, denn wir waren statt der angegebenen 15 Minuten gut 45 Minuten unterwegs. Wir haben uns, glaube ich, dreimal verfahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist auf jeden Fall etwas anders gelaufen als gedacht. Ja, naja, egal. Wer guckt nicht gerne nachts durch das Rhein-Neckar-Dreieck? Das ist sehr schön, ja. Mit der BASF, die so wunderbar erleuchtet ist und sämtliche Industriegebiete und so. Das ist schon wirklich sehenswert und ein totales Highlight nachts. Ja, war sehr schön. Aber wir haben den Weg dann doch gefunden, und zwar dank, unseres biologischen Instinkts, ja, und der Hilfe von zwei Passanten, die wir gefragt haben und die uns ratlos in irgendeine Richtung geschickt haben. Aber es hat funktioniert. Ja, wir sind angekommen. Und wie gesagt, der Verkäufer war sehr nett und hat alles aufgebaut, und ich durfte es testen und hat mir alles erklärt, so von den ganzen Schaltern bis eben sogar die Phantomspeisung, was ich bisher noch nie gehört habe, muss ich sagen. Ja, und jetzt bin ich eben stolze Besitzerin eines Mischpults und eines Mikrofons. Das hätte ich im Leben nie gedacht, muss ich ehrlich sagen. Stand nie auf meinem Wunschzettel ganz oben. Aber es ist passiert. Jawohl, wer hätte das geglaubt? Und ich muss sagen, es ist ein fantastisches Spielzeug. Haufenweise Nippel zum Rumschrauben und Mikrofon ist schön hart und es hat einen Ständer und fehlt eigentlich noch die Vibratorfunktion, dann wäre es perfekt. Nein, so nicht. Was ihr vielleicht auch merkt, das Mikrofon hat einen Popschutz. Ja, juhu. Das heißt, diejenigen, die bisher unter schlimmsten Ohrenschmerzen gelitten haben, durch meine schrecklichen P-Laute werden nun beruhigt sich zurücklehnen können. Denn es sollte jetzt nicht mehr ploppen. Ich hoffe es. Wir können das aber gerne mal testen. Was gibt es denn da für... Moment, ich muss mir kurz einen Satz überlegen. Mit vielen Ps. Okay. Porno-Paul poppt Pia praktisch pausenlos. So, das waren jetzt viele Ps. Ich hoffe, es war nicht allzu schmerzhaft. Ja. So, anderes Thema, oder beziehungsweise ich habe es ja schon angeschnitten, das Intro, ja, darauf habe ich diesmal auch wieder verzichtet. Warum? Weil ich zu faul war. Da passende, ja, nicht Musik wollte ich nicht machen, passende Sounds zu suchen. Denn ich habe mir überlegt, ich habe ja so ein kleines Soundarchiv für meine Flash-Filme und Spiele und habe mir da mal schon vor längerer Zeit eben ein paar Töne und so weiter runtergeladen. Problem ist nur, wie ich festgestellt habe, das sind hauptsächlich irgendwelche Dongs und Zoinks und keine Ahnung, irgendwelche komischen Geräusche. Was ich aber gerne hätte, wäre irgendwie so eine spooky Stimme oder sowas, keine Ahnung, irgendwas in der Art. Habe ich zwar auch, aber das weiß ich nicht, kommt nicht so gut. Ich habe es noch nicht getestet, ich probiere vielleicht noch mal ein bisschen rum und wir werden dann sehen, ob das irgendwie gut ankommt. Alternativ natürlich immer noch die Idee mit der Marschmusik. Nachdem ich ja gelesen habe, meine Stimme wirkt einschläfernd. Nein, nicht die Stimme, der Podcast Nummer 1 und Nummer 3 hat wirkt so beruhigend, dass man dabei einschläft. Das ist schön. Finde ich aber gar nicht gut. Ja, wollte ich nur kurz sagen. Ich hoffe, du bist jetzt wach. Entschuldigung, oh, es tut mir wirklich leid. Ich bin ein bisschen albern. Wieder aber. Es ist so, ich weiß auch nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich gerade, ihr könnt mich jetzt auslachen im Übrigen oder noch besser ausbuhen. Ja, ich habe nämlich gerade DSDS angeguckt, ja. Deutschland sucht den Superstar. Oh mein Gott, was soll ich sagen? Ich bin kein Fan, also das ist klar, muss ich jetzt sagen. Nein, ich gucke solche Sendungen ja ganz gerne an, weil ich ja unheimlich kritiklustig bin. Also es macht mir dann immer Freude, da zu sitzen, am besten mit vielen Leuten und abzulästern. Das finde ich super. Deswegen gucke ich mir auch immer den Grand Prix an. Das finde ich ganz toll. Und bin dann natürlich auch immer überkritisch, muss ich sagen. Also diesmal bei Deutschland sucht den Superstar. Oh mein Gott, wirklich, es ist bis auf drei oder sowas, drei Kandidaten, sehr ohrenbetäubend gewesen. Also es hat mir wirklich nicht gefallen. Überhaupt nicht. Dann habe ich gesehen, so in den beim Seppen und in den Werbepausen, was mir zurzeit total auf die Nerven fällt, das ist diese komische Werbung für Roger Cicero. Ich hoffe, er heißt Roger, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, oder Roger oder Roger. Ich hatte mal, fällt mir gerade ein, Kommilitonen, der bestand darauf, dass man ihn Roger nennt. Ja, wunderbar. Können die Leute eigentlich nicht Namen haben, die irgendwie einfach auszusprechen sind oder bei denen einfach klar ist, mein Gott, der Typ heißt Hans und ja, nicht irgendwie kompliziert. Das nervt dezent, würde ich sagen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich seine Musik eigentlich auch nicht mag und dieses Lied einfach schrecklich finde. Aber egal, es ist, nervt einfach nur, so wie viele andere Sachen auch im Fernsehen. Aber das ist momentan mein Aufreger Nummer 1. Ich muss ja zugeben, wenn ich meine eigene Stimme hier höre, ich finde, sie klingt ja etwas tiefer. So ein bisschen wie Jennys Tamara. So ein kleines bisschen. Ich weiß auch nicht, liegt das daran, dass ich am Boden sitze? Oder an meiner Sitzhaltung, an meiner unnatürlichen? Keine Ahnung, vielleicht auch daran, dass ich nackt bin oder ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon wieder. Ich habe wieder viel geredet und gar nichts gesagt, aber das ist leider bei mir immer so. Also solltest du jemals irgendwie auf Inhalt warten, ich glaube, dann musst du ganz schnell dieses Blog aus deinem Feedreader löschen, beziehungsweise die Podcasts oder wie auch immer. Denn es wird hier nie Inhalt geben. Würde ich. Ja, da wurde ich gestern übrigens auch drauf angesprochen. Ja, über was podcastest du denn? Oh, da muss ich sagen, kam ich ein bisschen in Erklärungsnot. Ja, aber was rede ich eigentlich? Über mich? Ich weiß es nicht. Vielleicht überlege ich mir ja noch ein Thema oder ihr schlagt mir ein Thema vor. Das könnt ihr natürlich gerne tun. Wie gesagt, Feedback ist immer erwünscht. Einfach in den Kommentaren posten, soll ich über perverse Sexpraktiken erzählen oder keine Ahnung, was immer ihr wollt. Ich erfülle natürlich gerne Hörerwünsche oder Leserwünsche, wie auch immer. Kein Thema. Ihr wisst ja, ihr könnt mir alles sagen. Auch Kritik üben im Übrigen. Ja. So, das war's. Und wie gehabt, ihr wisst es schon, ich schalte einfach ab.